du bist hin. Wenn in der Taiga nachts die Herden Feuer brennen und der Tokaier süß und schön die Runde macht, wenn die Zigeuner nur noch einen Namen nennen, dann kommt die Katja, die immer singt und lacht. Sie tanzt ins Feuer süß und will wie dieses Leben. Sie lacht mich an und reicht mir ihre Hand. Voll Freude und Wehmut sind die Stunden, die wir heute erleben. Ich bin verloren, das hat sie längst erkannt. Ja, ja, die Katja, die hat ja Wodka im Blut, Feuer im Herzen und die Augen voll Blut. Ja, ja, die hat ja nur eines im Sinn. Sie schaut dich nur an und du bist hin. Dann kommt der Morgen und sie liegt in meinen Armen. Ich trank so manches Glas und mein Kopf ist schön.